Abschnitt 20 aus Querkopf Wilson von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 20. Kapitel. In Dawson gab man sich inzwischen einer behaglichen Ruhe hin und harrte geduldig auf das Zustandekommen des zweiten Duells. Auch Graf Luigi wartete, aber, wie das Gerücht behauptete, in großer Erregung. Am Sonntag bestand er darauf, die Herausforderung zu schicken. Wilson überbrachte sie, allein Richter Driscoll lehnte die Annahme ab. Er wollte sich nicht mit einem Mörder einlassen. Das heißt, fügte er bedeutungsvoll hinzu, nicht auf dem Feld der Ehre. Anderswo wäre er bereit. Wilson versuchte ihn zu überzeugen, dass er Luigis Tat gewiss nicht für unehrenhaft halten würde, wenn er Angelos Bericht darüber mit angehört hätte. Aber der alte Herr blieb hartnäckig bei seiner Meinung. Als Wilson zurückkam, um zu melden, dass seine Sendung erfolglos gewesen sei, geriet Luigi ganz außer sich und fragte, wie es denn nur möglich wäre, dass Herr Driscoll, der doch durchaus nicht schwer vom Begriffen sei, dem Zeugnis und den Schlussfolgerungen seines leichtfertigen Neffen mehr Wert beigelegt hätte als Wilsons Aussagen. »Oh, das ist sehr einfach und leicht erklärlich«, erwiderte Wilson lachend. »Ich bin nicht seine Puppe und sein Schoßkind. In mich ist er nicht vernarrt, wie in Tom. Der Richter und seine verstorbene Frau hatten keine Kinder. Sie waren schon über das mittlere Alter hinaus, als ihnen dieser Schatz zufiel. Man muss sich nur vorstellen, dass, wenn das Gefühl der Elternliebe 25 oder 30 Jahre lang keine Nahrung erhält, es fast verkommt und verschmachtet, so dass es sich in allem genügen lässt, was ihm geboten wird. Solche Leute verlieren den Geschmackssinn. Sie können einen Hering nicht mehr von einem Lachs unterscheiden. Wenn einem jungen Ehepaar ein Teufelchen geboren wird, so erkennen sie den kleinen Satanas meist über kurz oder lang. Nehmen aber alte Eheleute einen Teufel an Kindesstatt an, so wird er in ihren Augen zum Engel und behält seinen Himmelsglanz durch dick und dünn. Ein solcher Engel ist Tom für den alten Richter. Weil er vernarrt in den Neffen ist, kann ihn dieser zu vielem, nicht zu allem, überreden, was er anderen Leuten nicht glaubt, besonders wenn des Onkels persönliche Neigung oder Abneigung dabei im Spiele ist. Der alte Herr war ihnen und ihrem Bruder gewogen, aber Tom warf einen Hass auf sie. Das genügte vollkommen, um die Vorliebe des Richters in ihr Gegenteil umzuwandeln. Das älteste und stärkste Bollwerk der Freundschaft hält nicht stand, wenn so ein spät erkorener Liebling es untergräbt. »Welche Torheit«, sagte Luigi. »Allerdings, aber es liegt derselben ein schöner Zug des menschlichen Herzens zugrunde. Es ist mir immer höchst rührend vorgekommen, wenn kinderlose alte Eheleute eine Schar kläffender kleiner Köter ins Herz schließen, denen sie dann noch ein paar kreischende und fluchende Papageien zugesellen, wenn sie nicht vorziehen, sich mit 100 schmetternden Singvögeln zu umgeben oder übelriechende Meerschweinchen, Kaninchen und ein Dutzend junger Katzen großzuziehen. Das alles ist nichts als der dunkle, unbewusste Drang, sozusagen aus schlechtem Metall und allerlei Abfall einen Ersatz für das goldene Kleinod herzustellen, das die Natur ihnen versagt hat. Den Ersatz für ein Kind. Aber das nur nebenbei. Hier handelt es sich um unseren besonderen Fall. Das ungeschriebene Sittengesetz der hiesigen Gegend fordert von ihnen, dass sie den Richter Driscoll totschießen, sobald sie seiner ansichtig werden. Die ganze Bürgerschaft, er selbst an der Spitze, würde es als große Rücksichtslosigkeit ansehen, falls es nicht geschehe. Natürlich wird derselbe Zweck auch erreicht, wenn er ihnen eine Kugel durch den Kopf jagt. Also, seien Sie auf Ihrer Hut und versehen Sie sich mit Waffen. Das will ich. Er soll seinen Mann an mir finden. Wenn er mich angreift, werde ich mich verteidigen. Im Fortgehen sagte Wilson noch. Der Richter ist von der Wahlschlacht etwas angegriffen. Vor einem oder zwei Tagen wird er kaum das Zimmer verlassen können. Sobald er sich aber wieder stark genug fühlt, dürfen Sie ihn erwarten. Die Zwillinge hatten den ganzen Tag über das Haus nicht verlassen. Erst gegen 11 Uhr nachts gingen sie aus, um beim düsteren Schein des Mondes einen langen Spaziergang zu machen. Etwa eine halbe Stunde früher war Tom Driscoll 2 Meilen unterhalb Dawson bei Hacketts Vorratshaus gelandet. Kein anderer Fahrgast stieg an diesem einsamen Orte aus. Er ging am Ufer zu Fuß weiter und betrat das Haus des Richters, ohne dass ihm unterwegs oder auf der Treppe eine Menschenseele begegnet wäre. In seinem Zimmer schloss er die Läden und machte Licht. Dann legte er Rock und Hut ab und begann, allerlei Vorbereitungen zu treffen. Er öffnete seinen Koffer, nahm die Mädchenkleider heraus, die er dort unter einem Männeranzug verwahrte, und legte sie bereit. Zuletzt schwärzte er sich das Gesicht mit einem gebrannten Kork und steckte den Kork in die Tasche. Seine Absicht war, sich durch das untere Wohnzimmer in seines Onkels Schlafstube zu schleichen, den Schlüssel zum Geldschrank aus der Rocktasche des alten Herrn zu nehmen und den Diebstahl auszuführen. Er war voller Mut und Zuversicht, aber als er jetzt das Licht nahm, um hinunterzugehen, ward ihm doch etwas bänglich. Wie, wenn er durch irgendwelchen Zufall Lärm machte und vielleicht beim Öffnen des Geldschranks ertappt wurde. Es wäre doch gut, eine Waffe bei sich zu haben. Er holte das indische Dolchmesser aus dem Versteck hervor und fühlte, dass sich sein sinkender Mut neu belebte. Auf den Zehen schlich er die enge Stiege hinab. Beim leisesten Geräusch sträubte sich ihm das Haar und sein Atem stockte. Als er die Stufen zur Hälfte hinabgegangen war, sah er mit Schrecken, dass der unterste Treppenabsatz von einem schwachen Lichtschein erhellt wurde. Was konnte das bedeuten? War sein Onkel etwa noch auf? Das schien höchst unwahrscheinlich. Er hatte vielleicht sein Licht brennen lassen, als er zu Bett ging. Bei jedem Schritt gespannt lauschend schlich Tom weiter. Er fand die Tür offen und sah hinein. Was er erspähte, überraschte ihn höchst angenehm. Sein Onkel lag auf dem Sofa und schlief. Auf dem Seitentisch brannte eine düstere Lampe und neben dieser stand des Onkels kleiner Geldkasten. Davor aber lag ein Haufen Banknoten und ein Papier, auf dem eine Menge Zahlen mit Bleistift geschrieben waren. Die Tür des eisernen Geldschranks war verschlossen. Offenbar hatte sich der Schläfer bei der Berechnung seines Vermögensstandes übermüdet und ruhte aus. Tom setzte sein Licht auf die Treppe und schlich tief gebückt nach dem Tisch, wo die Banknoten lagen. Als er im Sofa vorbeikam, regte sich sein Onkel im Schlaf. Tom stand sogleich still und zog behutsam das Dolchmesser aus der Scheide. Sein Herz klopfte laut. Sein Blick haftete auf den Zügen seines Wohltäters. Im nächsten Augenblick wagte er wieder einen Schritt vorwärts. Er streckte die Hand nach der Beute aus, ergriff sie und ließ dabei die Messerscheide fallen. Da fühlte er sich von einer starken Hand gepackt und der laute Ruf »Zu Hilfe! Zu Hilfe!« klang ihm ins Ohr. Ohne Zögern stieß er dem alten Mann den Dolch in die Brust und war frei. Ein paar von den Banknoten in seiner linken Hand fielen in das Blut am Boden. Er warf das Messer hin, raffte sie auf und wollte fliehen. In seiner Angst und Verwirrung nahm er das Papiergeld wieder in die linke und griff nach dem Messer. Da fuhr es ihm durch den Kopf, dass er dies gefährliche Beweisstück nicht bei sich tragen dürfe. Rasch warf er es wieder hin, eilte hinaus, schloss die Tür hinter sich und ergriff sein Licht. Während er die Treppe hinaufsprang, wurde die Stille der Nacht durch laute Fußtritte unterbrochen, die sich eilig dem Hause näherten. Im nächsten Augenblick war er in seinem Zimmer und unten beugten sich die Zwillinge entsetzt über die Leiche des Ermordeten. Tom fuhr in seinen Rock, knöpfte den Hut darunter, zog die Mädchenkleider an, ließ den Schleier herab, blies das Licht aus, verschloss die Tür, durch welche er soeben gekommen war, steckte den Schlüssel ein und schlich zur anderen Tür hinaus in den hinteren Hausflur. Die zweite Tür verschloss er gleichfalls und behielt den Schlüssel bei sich. Nun tappte er im Dunkeln weiter, die Hintertreppe hinunter. Jetzt wandte sich die Aufmerksamkeit aller natürlich dem vorderen Teil des Hauses zu und so zählte er darauf, dass er niemand begegnen würde. Er hatte sich nicht verrechnet. Während er sich durch den Hinterhof entfernte, stürzte vorn Frau Pratt mit ihren Dienstleuten und ein paar halb angekleideten Nachbarn in das Zimmer, wo sie die Zwillinge bei dem Toten fanden. Ihnen folgten neue Ankömmlinge durch die Vordertür. Als Tom sich zitternd und bebend zum Hoftor hinauswagte, kamen eben drei Frauenzimmer vom Hause gegenüber durch die Hintergasse gelaufen. Sie stürmten an ihm vorbei ins Tor hinein und fragten atemlos, was denn geschehen sei, ohne jedoch die Antwort abzuwarten. »Die alten Jungfern haben lange gebraucht, um sich anzuziehen«, sagte Tom bei sich. Wenige Minuten später war er im Gespensterhaus. Er machte Licht und legte die Mädchenkleider ab. Seine ganze linke Seite war mit Blut befleckt und die rechte Hand hatten ihm die blutgetränkten Banknoten rot gefärbt, aber andere verräterische Spuren konnte er nicht entdecken. Nachdem er seine Hand am Stroh gereinigt hatte, wischte er sich den Ruß aus dem Gesicht. Dann verbrannte er sowohl die Männer- wie die Mädchenkleider, verstreute die Asche und zog einen Anzug an, wie er für Landstreicher passte. Nun blies er das Licht aus, stieg die Leiter hinunter und schlenderte bald darauf am Ufer entlang. Er wünschte es, Roxy nachzumachen und fand auch wirklich einen Kahn, mit dem er den Fluss hinunterfuhr. Als der Morgen dämmerte, ließ er den Kahn weitertreiben und setzte seinen Weg zu Lande fort. Im nächsten Dorfe hielt er sich verborgen, bis ihm ein fremder Dampfer vorbeifuhr und schiffte sich im Zwischendeck nach St. Louis ein. Erst als er glücklich an Dawson vorüber war, atmete er freier. »Keinem Geheimpolizisten in der ganzen Welt könnte es jetzt gelingen, meine Fährte zu finden«, sagte er sich. »Ich habe auch nicht die leiseste Spur zurückgelassen. Die Sache ist für alle Zeiten in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Noch nach 50 Jahren werden sich die Leute vergebens abmühen, das Rätsel zu lösen.« Am nächsten Morgen las er in St. Louis das folgende kurze Telegramm aus Dawson in der Zeitung. »Der Richter Driscoll, ein alter, hochgeachteter Bürger, wurde hier gegen Mitternacht von einem ruchlosen italienischen Edelmann oder Barbiergesellen Meuchlings erstochen. Der Anlass ist in einem Streit zu suchen, der kürzlich bei den Wahlen entstanden war. Vermutlich wird der Mörder gelünscht werden.« »Einer von den Zwillingen«, frohlockte Tom. »Welches Glück! Den Gefallen hat mir das Dolchmesser getan. Man kann doch nie wissen, wann einem das Schicksal günstig ist. Wie habe ich Querkopf Wilson verwünscht, weil er es mir unmöglich machte, das Messer zu verkaufen? Das nehme ich jetzt zurück.« Tom war mit einem Mal reich und sein eigener Herr. Er brachte die Angelegenheit mit dem Pflanzer in Ordnung und ließ den neuen Kaufbrief, der Roxana ihre Freiheit zurückgab, an Wilsons Adresse schicken. Dann telegrafierte er seiner Tante Pratt. »Habe die entsetzliche Nachricht in der Zeitung gelesen. Bin ganz außer mir vor Betrübnis. Morgen fahre ich mit dem Paketboot ab. Fasse dich so gut du kannst, bis ich komme.« Als Wilson in der verhängnisvollen Nacht das Trauerhaus betrat und sich von Frau Pratt und den zahlreichen Anwesenden hatte berichten lassen, was man wusste, nahm er Kraft seines Amtes als Bürgermeister die Sache in die Hand und gab Befehl, dass nichts angerührt werden, sondern alles an Ort und Stelle bleiben solle, bis die Totenschau vorüber sei. Er ließ das Zimmer räumen und blieb allein mit den Zwillingen zurück. Bald darauf kam der Polizeidiener und führte die Brüder ins Gefängnis. Wilson ermahnte sie noch, nicht den Mut zu verlieren und versprach ihnen, falls eine Anklage erhoben würde, zu ihrer Verteidigung zu tun, was er irgend könne. Bei der genauen Besichtigung, welche der Friedensrichter Robinson später mit Hilfe des Konstablers Blake vornahm, fand sich das Dolchmesser nebst der Scheide. Wilson bemerkte zu seiner nicht geringen Genugtuung, dass auf dem Griff des Messers blutige Fingerspuren zu sehen waren. Die Zwillinge hatten nämlich die ersten Ankömmlinge aufgefordert, ihre Hände und Kleider zu besichtigen, und keiner von diesen, auch Wilson selbst nicht, hatte irgendwelche Blutflecken an ihnen gefunden. Sollten die Brüder am Ende doch die Wahrheit gesagt haben, als sie beteuerten, sie wären auf den Hilferuf herbeigeeilt und hätten den Richter tot gefunden? Wieder dachte Wilson an das geheimnisvolle Mädchen. Doch eine solche Tat war einem Mädchen nicht zuzutrauen. Jedenfalls konnte es aber nicht schaden, wenn Tom Driscolls Zimmer genau durchsucht wurde. Dies geschah auf Wilsons Vorschlag, nachdem die Leichenschau gehalten worden war. Die Türe wurde mit Gewalt geöffnet, aber man fand dort nichts Verdächtiges. Der Befund des Leichenbeschauers und der Beisitzer ging dahin, dass Luigi den Mord begangen und Angelo ihm Beihilfe geleistet habe. Die ganze Stadt war aufs Äußerste erbittert gegen die Ärmsten und in den ersten Tagen nach dem Morde wären sie fast ein Opfer der Volkswut geworden. Von der Anklagejury wurde Luigi des vorsätzlichen Mordes und Angelo der Teilnahme an dem Verbrechen beschuldigt. Hierauf führte man beide Zwillinge aus der Untersuchungshaft in das Bezirksgefängnis, wo sie bis zur Gerichtsverhandlung bleiben sollten. Wilson untersuchte die Fingerabdrücke auf dem Griff des Dolchmessers und sagte sich, diese Spuren stammen von keinem der Zwillinge her. Es war also offenbar eine andere Person im Spiele, entweder aus eigenem Antrieb oder als gedungener Mörder. Aber wer konnte es sein? Das musste er zu erforschen suchen. Der eiserne Schrank war nicht aufgebrochen, in dem verschlossenen Geldkasten befanden sich $3,000. Es lag also kein Raubmord vor, sondern eine Tat der Rache. Und doch hatte der Ermordete auf der ganzen Welt keinen Feind. Luigi war der einzige Mensch, der einen bitteren Groll gegen ihn hegte. Das geheimnisvolle Mädchen machte Wilson schwere Sorge. Hätte es sich um einen Diebstahl gehandelt, so wäre er nicht in Zweifel gewesen. Aber wie käme ein Mädchen dazu, den alten Herrn aus Rache umzubringen? Er war ein Ehrenmann. Es war nicht denkbar, dass ein Mädchen ihm etwas vorzuwerfen hatte. Wilson hatte sich die Fingerspuren auf dem Messergriff genau abgezeichnet und unter seinen Protokollen, die er in den letzten 15 bis 18 Jahren gesammelt hatte, fanden sich eine Menge Abdrücke von Frauen- und Mädchenfingern. Aber er durchmusterte sie vergebens, kein einziger stimmte mit den Spuren auf dem Messer überein. Der Umstand, dass der vermisste Dolch auf dem Schauplatz des Mordes zum Vorschein gekommen war, verursachte Wilson ganz besondere Pein. Vor kaum einer Woche hatte er sich zu dem Glauben bekannt, dass Luigi ein solches Messer besessen habe und noch besitze, trotz seiner Behauptung, dass es ihm gestohlen sei. Und nun tauchte das Messer gerade wieder auf, als die Zwillinge zur Stelle waren. Die halbe Stadt war damals der Meinung gewesen, dass die Brüder alle Welt an der Nase herumführen wollten, und jetzt frohlockten die klugen Leute und riefen, »Habe ich's nicht gleich gesagt?« Wären ihre Fingerabdrücke auf dem Griff gewesen, ja dann. Aber das war ganz außer Frage. Die Spuren stammten auf keinen Fall von den Zwillingen, das stand unumstößlich fest. Einen Verdacht gegen Tom bei sich aufkommen zu lassen, hielt Wilson für Torheit, denn erstens war Tom nicht imstande, einen Menschen umzubringen. Er hatte nicht Tatkraft genug. Und zweitens, selbst wenn er einen Mord begehen könnte, würde er schwerlich seinem Wohltäter und nächsten Verwandten, der ihn zärtlich liebte, das Leben nehmen. Auch war es drittens ganz gegen sein eigenes Interesse, denn bei Lebzeiten des Onkels brauchte Tom nicht für seinen Unterhalt zu sorgen und durfte hoffen, das vernichtete Testament werde noch einmal zu seinen Gunsten erneuert werden. Diese Möglichkeit war ausgeschlossen, sobald der Onkel starb. Freilich stellte sich jetzt heraus, dass das Testament bereits wieder aufgesetzt worden war, aber der Erbe hatte sicher nichts davon gewusst. Er würde es sonst bei seiner natürlichen Schwatzhaftigkeit gewiss nicht unerwähnt gelassen haben. Überdies befand sich ja Tom zur Zeit des Mordes in St. Louis und erfuhr die Nachricht erst aus der Morgenzeitung, was durch das Telegramm an seine Tante erwiesen war. Zu allen diesen Erwägungen gelangte Wilson indessen mehr durch unbestimmte Gefühle als durch klare Gedanken, denn im Ernst wäre es ihm niemals eingefallen, Tom für einen Teilnehmer an dem Morde zu halten. Die Zwillinge waren verloren, falls man keinen Mitschuldigen entdeckte. Wilson hielt ihre Sache für völlig hoffnungslos. Er sagte sich, dass ein hochweises Geschworenengericht von Missouri sie ohne Zweifel an den Galgen bringen würde, falls sich kein Mitschuldiger fände, und käme auch ein solcher zum Vorschein, so würde dadurch nichts gebessert, man würde ihn eben als Dritten im Bunde aufknüpfen. Nur wenn sich ein Täter ermitteln ließ, der den Mord ganz auf eigene Hand und aus persönlichen Beweggründen begangen hatte, waren die Zwillinge zu retten, und eine solche Möglichkeit schien einstweilen gänzlich ausgeschlossen. Die Hauptsache war jedenfalls, herauszufinden, von wem die blutigen Fingerspuren auf dem Dolche herrührten. Vielleicht nützte es den Brüdern nichts, aber ohne das war auch nicht die geringste Aussicht für ihre Befreiung. Trübselig schlich Wilson umher und zermarterte sich Tag und Nacht den Kopf mit Gedanken und Schlüssen, ohne zu irgendwelchem Ergebnis zu gelangen. So oft er ein ihm fremdes Frauenzimmer auf der Straße begegnete, nahm er bald unter diesem, bald unter jenem Vorwand ihre Fingerabdrücke, aber immer wieder musste er sich seufzend eingestehen, dass sie mit den Spuren auf dem Messergriff nicht übereinstimmten. Wegen des rätselhaften Mädchens befragt, schwor Tom hoch und teuer, dass er keine solche Person kenne, auch nie ein Mädchen in einem solchen Anzug gesehen habe, wie ihn Wilson beschrieb. Er gab zu, dass er seine Zimmertür häufig offen ließe und dass die Diener zuweilen vergäßen, das Haus abzuschließen. Trotzdem könne die Unbekannte ihren Besuch kaum öfters wiederholt haben, weil man sie sonst sicher entdeckt hätte. Als Wilson den Verdacht aussprach, dass sie die noch immer unaufgeklärten Diebstähle begangen und sich vielleicht als alte Frau verkleidet haben könne, wenn sie nicht deren Helfershelfin sei, fand Tom das ganz einleuchtend. Es kam ihm nicht unwahrscheinlich vor, und er sagte, er werde von nun an ein wachsames Auge auf derartige Personen haben, doch wäre sie vermutlich zu schlau, um sich so bald wieder in die Stadt zu wagen, wo man jetzt jedenfalls noch längere Zeit scharf aufpassen würde. Jedermann hatte Mitleid mit Tom, er schien so bedrückt und traurig, offenbar empfand er seinen großen Verlust auf das Schmerzlichste. Ja, er spielte seine Rolle gut, aber es war nicht alles Heuchelei. Das Bild seines Onkels, wie er ihn zuletzt gesehen hatte, erschien ihm häufig bei Nacht, wenn er nicht schlafen konnte, oder verfolgte ihn im Traum. Dass er sich weigerte, das Zimmer zu betreten, wo die grauenvolle Tat verübt worden war, machte der liebevollen Frau Pratt einen besonders tiefen Eindruck. Sie sagte, sie erkenne daraus die zarte, empfindsame Natur ihres Lieblings so deutlich wie nie zuvor, und nun erst wisse sie, mit welcher Innigkeit er an seinem armen Onkel gehangen habe. Ende von Abschnitt 20.